Telekom-Fernsprecher Flügerstraße 11 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Montgolfier Beaujolais Weinflasche Grand Vin de France, Jahrgang 2006, Maison Bouteille par les Celliers de Bonne Gare, sowie ein Auto-Export-Flyer mit der Aufschrift Ankauf von Doppelpunkt PKWs, LKWs, Bussen, Landwirtschaftsmaschinen, Schwertransportern, Benziner und Diesel. Telefonnummer ist auch angegeben und unten steht in Klammern: Bitte lassen Sie die Karte nicht auf den Boden fallen. Auf der Rückseite geht es dann weiter: Autoexport, sofort Bargeld und Abmeldung. Wir interessieren uns für Ihr Fahrzeug. Jetzt oder später? Fragezeichen. Ich bin immer interessiert, auch feiertags, und zahle Ihnen einen guten Preis, in Klammern ohne Garantie, 24 Stunden erreichbar, auch per SMS und dann kommt wieder die Telefonnummer. Und als letztes, auch ohne TÜV, mit Mängeln und Unfallwagen, auch hohe Kilometeranzahl, vielen Dank, 3 Ausrufezeichen. Zur weiteren engeren Ausrüstung gehört dann noch ein... Entweder ist es eine Tablettenverpackung oder es ist eine ehemalige Kondomverpackung mit der Aufschrift Seasoning, was immer das sein mag. Sieht interessant aus. Ansonsten, außer dem gespaltenen Brett, das sich immer noch in unmittelbarer Nähe befindet, und dem üblichen Kleinmüll, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.